Die Gebrüder Franzig hatten mit einer Erfindung, die sie als Honigschöns bioelektrischer Autoanzünder bezeichneten und sich wie geschnitten Brot verkaufte, ein Schweinegeld verdient. Die Erfindung, im Wesentlichen ein Kästchen mit fragwürdigem Inhalt, hätte eigentlich so gut wie jedem einfallen können, außer vielleicht mir, wegen meiner ausgeprägten Linksfüßigkeit. Viel konnte man sonst damit nicht anfangen, aber es reichte, besonders zu Anfang. Es sollen sich welche bei Anwendung krumm und scheckig gelacht haben, ich habe allerdings nichts davon mitbekommen. Mein Problem war vielmehr ein anderes. Mit dem vielen Geld, das die Gebrüder Franzig eingesackt hatten, kauften sie den Mäuseberg und störten meine Pläne empfindlich. Mit Arbogast hätten sie sich nie auf diese Weise angelegt, das war ich mir sicher. Das größere Problem allerdings war, dass sie gar nicht wussten, dass sie mir Probleme bereiteten. Sonst hätte ich aus meinem wasserdichten Keller herauskommen müssen. Das mit dem Keller hatte eine eigene Bewandtnis. Das bitte ich vorläufig zur Kenntnis zu nehmen. Es war auch mehr ein Souterrain, stark gefliest, zur Hälfte in. Das hat mit dem Mäuseberg aber nichts zu tun. Die Sache ist vielmehr eine andere. Honigschön bin eigentlich ich, zumindest im Traum, wo ich umschürzt und schutzbebrillt in einem hohen Raum stehe. Den anderen kannte ich da noch nicht, sicher aber war, dass ich gegen Abtretung meiner selbst ausgedachten Erfindung ein Grundstück erhalten sollte, besagten Mäuseberg nämlich. Dieser war nach Lage und Ansehen förmlich dazu prädestiniert, Ausgangspunkt einer von mir geplanten Forschungsexpedition zu werden. Das alles stand jeden Morgen vor dem Aufstehen so farbig vor mir, als wäre es ein gemaltes Bild. Dann setzte ich den linken Fuß auf den Boden und begann zu zweifeln. Auch der Mann im Spiegel, dessen ich wenig später gewohnheitsmäßig im Bad ansichtig wurde, war zweifelsfrei nicht Honigschön. Honigschöns Bildporträt war in natürlichen Farben auf seine Erfindung aufgedruckt und ähnelte mir, auch unter Weglassung des Bartes, nur ungenügend. So verging Woche um Woche, wobei ich meine Zeit vorwiegend den geheimen Grabungsarbeiten widmete. Ich hatte meinen Plan keineswegs aufgegeben. Dann änderte sich alles schlagartig. Zwei Beamte suchten mich unter einem Vorwand in meiner Wohnung auf. Sie verhafteten mich wegen Beschädigung des Grundwassers, eine haltlose Anschuldigung. Wenig später, auf der Wache, wurde ich in den Keller geführt und wurde Zeuge eines unglaublichen Vorgangs. Zeitlich war er allerdings eher platzsparend. Anschließend bekam ich eine gediegene Schaufel mit einem glänzenden Blatt in die Hand gedrückt. Die Bodenplatten waren zur Seite geschafft worden und ich konnte sofort mit weiterer Grabungsarbeit beginnen. Danach feierten wir ein kleines Fest, bei dem wir lebhaft anstießen, später auch tanzten. Den Morgen danach bereute ich bitterlich, aber schon mittags war ich erneut guter Dinge. Das mit dem Berg ließ ich allerdings danach sein, zumal ich mit Schulze einen frohgemuten Partner für zündende Experimente gefunden hatte. Franzigs setzten später noch Honigschöns nanotherapeutischen Allesentferner in Umlauf und verbrannten damit eine Menge Geld. Der Mäuseberg verfiel in Folge und musste künstlich gestützt werden.